Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Heute am Sonntag, dem Sonntag, dem dritten Sonntag im Monat, zu Gast ist Colin. Hallo. Mal wieder. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr und das ja, Studio, sage ich mal, ist gut besucht heute, eigentlich wie immer. Mit Anhang da, ne, Colin? Hund ist wichtig, ne? Hund ist wichtig, Freund ist wichtig. Ich hoffe, meine Süße kommt auch noch, dann wird das richtig gemütlich hier an diesem... Kommt alle vorbei. Ja, kommt alle vorbei, ruft an. Wir haben nämlich ja, speziell noch was vorbereitet in dieser Stunde. Was Kleines. Ja, was Kleines. Das vorab Weihnachtsgeschenk. Der ist gut. Du heute hier mit Platten und einem Mix. Ja, genau. Bisschen was Gemütliches zum Sonntag, ne? Sehr schön. Und wir reden auch noch über deine Produktion. Und noch ein bisschen mehr, oder? Machen wir. Sehr schön. Freut euch drauf. Colo Radio, Sandy Eve Show, eine Stunde und Musik geht weiter bei Colin. Dann machen wir mal unser obligatorisches Interview jetzt zur Halbzeit, um mal etwas über deine Aktivitäten als DJ oder DJing, aber wie ich so hörte, das hast du nicht so gern, beziehungsweise deine Produktion. Und wir wollen ja auch was verschenken. Ja. Und ich denke mal, ich lasse dich jetzt reden darüber. Aha. Ja, was soll ich sagen? Schöner Tag heute. Ja. Ja, wir haben Sonntag. Ich bin ein bisschen müde heute. Wir waren gestern zu einem ganz tollen Event, und zwar in Braunschweig beim Battle of the Year. Unbedingt empfehlenswert mal. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die Richtung Techno, was die Richtung elektronische Musik angeht, aber auf jeden Fall kann man sich dort mal ein Auge zum Tanzen holen, ja? Du hast mir ja erzählt, du bist ja selber privat dann auch noch Fan von dieser Art Tanz, von dieser Kunst. Breakdance, Hip-Hop, Punk, Soul, ja, Jazz. Die Frage wäre, ob du dir vorstellen könntest, doch auch mal Hip-Hop zu spielen oder umzuschwenken auf eine ganz andere Stilrichtung. Naja, ich bin dabei. Ich will nicht sagen, dass ich das eine aufgeben möchte, aber ja, ich probiere mich. Und wie schätzt du den Markt ein? Kann man sich im Hip-Hop, Funk mehr oder Ist das Feedback größer, dass man mehr Klicks bekommt? Also ich mache diese Sache eigentlich, um mal keinen Markt abschätzen zu müssen oder sollen oder tun, was auch immer. Sondern ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht, weil ich die Leute mag, weil ich die Szene mag und das so für mich entdeckt habe, dass mir das großen Spaß macht, noch so nebenbei. Es gibt ja DJs, die kommen vom Hip-Hop zum Techno, ne? So wie es heutzutage bei vielen ist. Vielleicht ist es bei mir andersrum, ich habe keine Ahnung. Ich betreibe das, ist mein Hobby, noch so nebenbei. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Hobbys ich mittlerweile habe, aber egal. Das ist cool. Ja, aber ich will da eigentlich nicht drüber nachdenken, sondern ich mache das einfach. Da kann ich nur empfehlen und mal kurze Preview für nächsten Monat im November. Block Walking Beats aus Dresden ist eine Veranstaltungsserie, die sich auf Hip-Hop, Funk und Soul spezialisiert hat. Beziehungsweise mein alter Kumpel DJ East, der sei herzlich gegrüßt, der dann nächsten Monat mit im Studio ist. Falls du dich dann orientieren möchtest, sehr gern. Immer schön langsam, ne? Immer schön langsam, beziehungsweise Dresden bietet ja auch einiges im Hip-Hop-Sektor, Funk, Oldschool-Funk-Party und so. Offenes Breakdance-Training in der Luise Offenes, zum Beispiel. Genau. Viele Grüße an dieser Stelle an die Crew, die jeden Dienstag, jeden Donnerstag in der Luise tanzt. Falls die da zuhören, ich weiß nicht, ob die Musik so in die Richtung geht, ich habe keine Ahnung. Du wirst lachen, es gibt manche, die tanzen jede Woche, die haben mir letztens gesagt, die mögen eigentlich gar keinen Hip-Hop, die stehen auf elektronische House und Techno. Es ist alles tanzbar, am Ende fließt vielleicht noch irgendwann mal oder verfließt ineinander, genau. Es gibt ja auch schon Tanzformen, House Dance genannt, wo praktisch zum Housebeat getanzt wird. House Dance auf YouTube und was man dort gesehen hat, was ich gesehen habe, sehr, sehr beeindruckend. Das sogenannte Hip-House, ne? Wäre dann mal schon wieder mal... Ist ja eigentlich keine neue Geschichte, aber naja, es lebt halt heute alles weiter in seiner Form, ne? Gut, dann schwenken wir mal zurück zu deinen Aktivitäten. Du hast heute was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht. Es ist jetzt keine ganz neue Platte, aber die möchte ich doch sehr gern verschenken an irgendeinen der Hörer da draußen. Und zwar ist das die Robert Ranch Record Volume, Various Artists Volume 1. Diese Platte ist zwar schon Ende Mai erschienen, auf Vinyl, jetzt auch als MP3 erhältlich im Netz. Ja, ist, wie soll ich sagen, eigentlich ein Dresdner Label, Zusammenschluss von diversen Leuten. Initiator sind da der D-Tech und der No-Name, alte, ja, wie soll ich sagen, alte elektronische Techno-Hasen, die sich irgendwann mal aus Liebhaberei gedacht haben, wir wollen da auch mal in Richtung Vinyl was machen, um das ganze Ding, ja, im eigenen Herzen ein bisschen aufleben zu lassen. Und diese Platte ist halt im Mai rausgekommen, ist eine Various Artists, wie gesagt, No-Name und der Berliner Produzent und DJ und Lifehack, Ronald Christoph, hat da seine Hände mit im Spiel. Der Mirko B. Ja, von mir ist ein Track drauf und noch von dem Hoffi, ist auch ein Berliner. Also ein buntes Zusammenschlussprojekt, ja, wo diese Platte entstanden ist und rausgekommen ist. Ich würde sagen, wir spielen die dann auch irgendwie dann nochmal, dass die Leute mal reinhören können. Auf jeden Fall spielen wir die, aber damit wir den Leuten die Möglichkeit geben, die Platte zu erwerben, was heißt erwerben? Erwerben können sie natürlich in jedem Shop. Hier heute zu gewinnen, eine einfach anrufen und ich gebe jetzt mal die Telefonnummer durch. Das ist die 0351 3205 4711. Oder ihr geht auf coloradio.org, dann habt ihr auch nochmal die Telefonnummer vom Studio hier. Wer zuerst anruft, wer zuerst durchkommt, der wird diese Platte bekommen. Wie er sie dann zugestellt bekommt, das klären wir im Einzelnen später. Und wer nicht anrufen möchte, das später hört, weil die Show gibt es dann demnächst auch als Podcast auf soundcloud.com, kann natürlich dann bei Beatport und Co. sich die Platte genau, so runterladen. Verstehen. Ja, genau. Ich bin trotzdem noch alter Vinyler, wohlbemerkt. Stimmt, viele reisen hier mit Laptop und dem ganzen Equipment an. Du hier klassisch mit Vinyl da. Ja. Hast du eigentlich schon... Oder schon erspäht, beziehungsweise gehen Gedanken dahin, umzustellen auf digital? Was heißt umzustellen? Das ist eine Sache, die man haben kann. Man kann mit der Sache arbeiten, aber ich lege nach wie vor noch mit Vinyl auf. Sehr schön. Wir bleiben dem Roy, geht mir ähnlich, wobei ich auch schon drüber nachdenke und eigentlich mit jedem Gast darüber philosophiere, ob das nun besser ist. Man kann es machen, man muss es nie machen. Ich habe genauso auch ein Apple zu Hause stehen, mit dem man arbeiten kann und diverse Programme, was auch immer. Ne? Das ist nun mal die Zeit und daran lebt man, damit arbeitet man und... Trotzdem liebe ich das Vinyl spielen und ja, nur das ganze Programm halt. Ne? Wie ich gehört habe, du bist Apple-User und in dem Sinne produzierst du auch mit deinem Apple dann zu Hause oder gehst du in ein Studio und machst dort deine Arbeit? Beides. Was beides, also so der sogenannte Schlafzimmerproduzent, ne? Wie das die meisten doch zu Hause machen, aber auch richtig professionell ins Studio gehen. Und es ist für mich jedes Mal aufs Neue wieder ein Lernprozess. Ich habe da natürlich jemanden, das gebe ich auch ehrlich zu, aber ohne diese versierten Leute geht geht's auch gar nicht. Da kann man nicht lernen, da kommt man nicht weiter. Und da kann man das auch wirklich mal entdecken, mit Maschinen zu arbeiten, da Sounds zu kreieren und da ein bisschen mehr rauszuholen. Ja, ich, deswegen auch bei mir die Geschichte mit dem Ronald Christoph, was ich erst schon erzählt habe. Mit dem arbeite ich unter anderem zusammen, bin da öfter mal in Berlin und wir gehen halt ins Studio und ja, so ein bisschen der Flair der Stadt, ne, und so weiter und so fort. Und da entstehen halt auch diverse Geschichten, genau. Die eine oder andere Party dort noch erleben. Mit welchem Equipment arbeitest du? Bist du jetzt rein Software fixiert oder hast du noch so die klassische Hardware gerne in der Hand? Wohin geht die Reise? Puh, also ich bin ja gerade bei meinem Schlafzimmer, Homestudio, ja, ne? Gerade noch in der Entwicklung. Aber es spielt schon beides eine Rolle. Und es soll auch mehr in Richtung Hardware eigentlich gehen, aber da braucht man auch ein bisschen Geld, ne? Nee, das was man investieren muss. Und dann muss man natürlich auch irgendwann mal rausfinden, was sind meine Geräte, was sind die Effekte, die ich mag, womit will ich arbeiten. Und bei mir geht es auch in die Richtung, dass ich doch gerne auch mal ein bisschen mehr vocalen will. Da mache ich auch sehr viel. Ich gehe zum Beispiel auch zur Musikschule. Oh. So diese ganze Palette, wirklich richtig klassisch Notenlehre, Klavier und so weiter. Aber das sind Sachen, wo man darauf hinarbeitet, das braucht Zeit. Musik braucht Zeit, ne? Auf jeden Fall. Und das bedeutet, dass man dich eventuell später bei deiner eigenen Produktion auch singen hören kann. Ich denke schon. Ich muss mal sagen, bis jetzt war jede Produktion mit einem Vocal. Ich habe es nur immer wieder rausgeschmissen. Aber naja, es muss halt noch reifen, ne? Ich meine, es gibt die Möglichkeiten, dann einen Sänger sich einzukaufen oder im Freundeskreis sich zu arbeiten. Oh ja, da habe ich schon auch welche im Umkreis. Da sind auch Sachen geplant. Bloß der Tag hat nur 24 Stunden und ein bisschen nebenbei arbeiten muss man auch noch. Mhm. Und was man hier alles noch zu tun hat, also das ja. Stimmt. Zum Thema Geld verdienen, neben dem Verkauf deiner Platten steht ja auch deine DJ-Aktivität im Vordergrund. Mhm. Wie schaut es denn da bei dir aus, deine Auslastung? Beziehungsweise, falls dich jemand buchen möchte, wo kann er sich denn dann melden? Ja, einfach, oh Gott, einfach mal schreiben an booking@djkolin.de. Mhm. Ja, und dann wird sich da natürlich schnellstmöglich drum gekümmert. Oder wer meine Nummer hat, ruft mich einfach an. Und ja, Auslastung, ich bin jetzt nächste Woche bin ich in Österreich unterwegs. Dann bin ich jetzt auch in Italien bald mal wieder. In Italien habe ich auch ein ganz paar liebe Freunde gefunden und auch ziemlich viele Kontakte schon geknüpft. Also mich zieht es gerade auch ein bisschen mehr ins Ausland. Nee, ich kann es gut verstehen. Also gerade jetzt im Süden wird es mich natürlich auch gern ziehen. Da ist es wärmer als ja. Hier. Oh, mal sehen, was da noch so kommen wird. Mhm. Und das klingt so, als bist du dann wirklich Vollzeitkünstler in dem Sinne, eigenes Booking, alles selber noch in der Hand. Das meiste, ja. Mhm. Ja. Oder schon, also ich bin schon Vollzeit beschäftigt. Mhm. Ich bin auch, was heißt nebenher, aber ich bin schon irgendwo auch noch Redakteurin, mhm, gleichgestellt dazu, wo ich für diverse Magazine und Zeitungen hier und da was mache. Ja, dann arbeite ich auch mit diversen Kameramännern zusammen. Ich war ja eigentlich mal beim Radio, Fernsehen, sowas habe ich ja auch mal gemacht. Also ich bin eigentlich rund um die ausgelastet, ja. Für welche Zeitungen schreibst du? Sind das Musikmagazine? Unter anderem auch. Bei uns in der Region das Aussitzermagazin Insomnia Mag. Das ist so dieses typische Taschenformat, wo ich aber auch viel für die Szene mache und da einbringe. Sowohl für die Hip-Hop als auch für die elektronische Szene. Ja, wo ich mich halt da in der Richtung ein bisschen engagieren kann. Diverse Künstlerinterviews, was man auf diversen Seiten im Internet zur Verfügung stellt. Dann ab und zu auch mal ein paar Radiosendungen, wo man was machen kann. Fernsehen, für die Bild-Zeitung, auch ab und an in Dresden oder die Sächsische Zeitung bei uns in der Region. Ja, also eigentlich hier und da. Sehr schön, also klingt nach einem viel Arbeit. Programm, nach viel Arbeit. Ich hoffe, das Privatleben kommt da nicht zu kurz. Wir können das ja schmilzt alles ineinander fragen. Über. Gut, sehr schön. Dann, wie gesagt, nochmal der Aufruf nach draußen. Wer diese Vinyl, sagst du bitte nochmal an. Die möchte. Robert Ranch Record Various Artists Volume 1. Genau, mit der Colin darauf. Der möge hier anrufen, die 0351 3205 4711. Und ja, ihr habt noch 20 Minuten Zeit, euch hier zu melden. Ich schicke dich zurück ans DJ-Pult. Ja, und ich muss unbedingt mal anbringen. Legt euch mal ein neues Mischpult zu. Ja, ich gebe es weiter an Colo Radio. Ihr habt es am Anfang sicherlich nicht mitbekommen. Alles perfekt hier. Die Startschwierigkeiten brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Es ist das gehört halt dazu, live. Es ist eine Live-Sendung. Live. Ja. Wo gibt's sowas schon noch? Und es würde ja keinen Spaß machen, wenn es dann doch hier und da mal piept und zwiegt und was weiß ich. Jetzt läuft alles rund. Ja, jetzt muss ich mich aber beeilen. Ja, du musst dich beeilen und sportfrei und ja, weiter geht's mit Colin. We'll be right back. So, dann wollen wir hier nochmal etwas philosophieren über deine mitgebrachten Scheiben. Die eine Verlosung steht immer noch, 3 Minuten, 4 Minuten, ruft an. Du hast was ganz Neues auf CD dabei. Ja, Mensch, ist mir doch gerade noch eingefallen, bevor ich hier das Studio verlassen muss. Ich hoffe erstmal noch, dass euch allen ein bisschen der fluffige Sonntags-Kopfnicker dahinschwebende Beat gefallen hat. Ja, jetzt ist aber noch eine ganz brandneue, brandheiße, frisch aus dem Studio kommende Scheibe, die ich euch gern vorstellen möchte. Hat noch keiner gehört? Oh. Nur ihr heute. Bin auch gerade noch auf Labelsuche. Also wäre ein ganz tolles Label. Was weiß ich, ne. In Dresden gibt es einige tolle. Wer Interesse hat, keine Ahnung, wer es gerade hört, ne. Aber ich dachte, ich spiele es heute einfach mal so zum Sonntag. Nee, deswegen habe ich dich eingeladen, dass du eben auch was Aktuelles spielst. Dann sollten wir jetzt fix machen. Na, aber los jetzt. Noch und genau. Los geht sie. Wie heißt sie? Ich bin noch in der Namensfindung. Eigentlich Lifetime. Kein besonders, ja... Toller Name jetzt in der Hinsicht, dass ich mir da habe sehr, sehr lange Gedanken gemacht. Aber Lifetime hat einfach nur wiedergespiegelt die Situation, in der ich mich gerade befunden hatte. Und deswegen schlicht und ergreifend Lifetime. Okay, und los geht's. Das Verhältnis Diotimas zu Ulrich hatte sich in dieser Zeit durch das zu Genau. Und die Scheibe widme ich allen meinen ganz lieben und tollen Dresdner Kumpels, die jetzt wahrscheinlich auch an den Äthern hängen, ja? Lasst euch gut gehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Anywhere. Und jetzt von mir noch kurz ein Goodbye. Danke an die Colleen, die da war. Es war eine sehr, sehr schicke Sendung. Danke auch. Das Ganze als Podcast nochmal auf soundcloud.com/colère und alles andere findet ihr schon. Sandy Eve Show heißt die Show. Auf Coloradio haben wir gesendet. Noch 1 Minute, dann ist das gute Stück vorbei.